Was vermeid ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhlen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhlen, durch Felsenhöhlen. Habe ja noch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen, dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüsteneien, treibt mich in die Wüsteneien. Weise stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh und suche Ruh. Einen Weise seh ich stehen und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Einen Weise seh ich stehen und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück, die noch keiner ging zurück.